unsere Herzen halten dir dein Wort der Wahrheit für. Du willst beim Menschen gerne sein, drum sei das Herz dein, Herr, ziehe gnädig ein. Ein solch erwähltes Heiligtum hat selbst den Grün.